Olesberg war der Meinung, es wäre Betty Conrad. Und das ist ja auch ganz verständlich. Aber sagen Sie, ist Betty denn heil und gesund? Ist ja nichts passiert? Das wäre zu viel behauptet. Körperlich ist sie in Ordnung, aber irgendetwas stimmt da nicht. Sie kann oder will uns nicht sagen, warum sie das Pensionat verlassen hat und wie sie nach London gekommen ist. Sagen Sie, glauben Sie, sie steht unter Einfluss von irgendwelchen Mitteln? Das halte ich für unwahrscheinlich. Jedenfalls zeigt sie keine der üblichen Symptome, aber über das, was sie erlebt hat, sagt sie nichts. Wo haben Sie sie denn gefunden? Einer von Fospers Leuten hat sie hier in London gefunden. Wo denn? Auf einer Bank im Hyde Park. Ah. Ja, ich habe mich gleich mit ihren Eltern in Verbindung gesetzt und ihre Stiefmutter hat sie daraufhin identifiziert. Naja, dann ist ja also gar kein Zweifel, dass es Betty Conrad ist. Ja, aber doch nicht der Mindeste. Sie könnten übrigens Ihren Vater benachrichtigen. Ja. Ich glaube, er ist doch immer in Bayern. Ja, ja, der ist hier in Garmisch, aber soviel ich weiß, wollte der, glaube ich, morgen wieder zurückfliegen. Versuchen Sie doch, ihn zu erreichen, Tim. Ja, ja. Und Sie könnten bitte auch Ullersberg gleich benachrichtigen. Ja, natürlich. Noch eins, Sir Graham. Ja, Temper? Was wird denn jetzt überhaupt? Ja, soweit es uns betrifft, zunächst nichts mehr. Betty Conrad ist in Sicherheit und da... Naja, ja, aber ich meine, da ist ja noch das andere Mädchen, nicht wahr? Also, Scotland Yard geht das genau genommen. Nichts an, Temple, das ist Ullersbergs Sache. Naja, ich bleibe auf jeden Fall mit Ihnen in Verbindung, Sir Graham. Ja, bitte, bitte. Und viele Grüße an Steve. Danke, Sir Graham. Danke für den Anruf. Bitte. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Paul, was war denn das alles? Es hat ja geklungen, als ob Sir Graham... Stell dir vor, Betty Conrad lebt. Sie ist in London. Was? Bist du sicher, Paul? Ja, gar kein Zweifel. Sie ist in London. Ihre Stiefmutter hat sie identifiziert. Heil und gesund? Ja, außer dass sie nicht reden will. Ja, aber wer ist denn dann dieses Mädchen, das Ullersberg gefunden hat? Offensichtlich jemand anders. Ja, aber sag mal, Paul, wie kann Betty Conrad nach England zurückgekommen sein, ohne sich an irgendetwas zu erinnern? Sir Graham hat ja nicht gesagt, dass sie sich an nichts erinnern kann. Er sagt nur, sie redet nicht. Glaubst du, dass sie Angst hat zu reden? Ja, das ist eine Möglichkeit natürlich. Sir Graham glaubt aber nicht, dass man ihr irgendwas eingegeben hat. Vielleicht kann der Vater sie zum Reden bringen, wenn er wieder in London ist. Tja. Ach so, das hätte ich beinahe vergessen. Ich habe ja versprochen, Dr. Conrad Bescheid zu geben. Ja, hoffentlich ist er noch nicht weg. Du, er hat doch gesagt, ja, er wollte wieder nach England morgen. Zurück. Erst morgen, hat er gesagt. Du... Wenn er aber noch nicht weg ist, dann hat ihm der Inspektor bestimmt gesagt, dass das andere Mädchen... Ach du lieber Gott, dass das tote Mädchen seine Tochter ist. Ja. Ja. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich muss mich gleich mit Ullersberg in Verbindung setzen. Also wissen Sie, Mr. Temple, ich verstehe das immer noch nicht, was Sie mir da vorhin am Telefon gesagt haben. Wir haben doch zig Leute angesetzt, um diese Betty Conrad zu suchen. Ja. Und plötzlich taucht sie wieder in London auf. Das ist wirklich merkwürdig, Ullersberg. Aber sagen Sie mir eines. Wie kamen Sie darauf, das andere Mädchen, das ermordete Mädchen, sei Betty? Naja, die beiden Mädchen sind ungefähr gleich groß und das tote Mädchen hatte auch dieselbe Haarfarbe wie Betty. Ja, ja. Dazu kam vielleicht als wichtigster Punkt noch, dass die Leiche um ungefähr 4 Uhr gefunden worden ist. Also genau zu dem Zeitpunkt, der auf der Postkarte erwähnt ist, die ihr Mann gefunden hat. Ja. Sie erinnern sich doch. Ja, ja. Das ist tatsächlich ein eigenartiger Zufall. Haben Sie Dr. Conrad erreicht? Nein, noch nicht. Er war noch nicht im Hotel, wie ich angerufen habe. Ich habe aber hinterlassen, er möchte sich mit uns in Verbindung setzen, wenn er zurückkommt. Sagen Sie, Inspektor, ich möchte Sie da etwas bitten. Das ist keine große Sache. Nehmen Sie doch den Mantel, den das tote Mädchen getragen hat. Ja. Und ja, was ist? Entschuldigen Sie, Herr Inspektor. Ja, was ist los? Herr Dr. Conrad ist hier und möchte Sie sprechen. Ach so, ja. Bitten Sie ihn sofort herein. Ist ja schnell gegangen. Wann haben Sie ihn denn angerufen? Vor einer Stunde ungefähr. Ich schlage vor, Inspektor, wir erwähnen ihm gegenüber das ermordete Mädchen gar nicht. Wir sagen ihm nur, dass seine Tochter in Sicherheit ist. Warum wollen Sie das? Weil das ermordete Mädchen ja Dr. Conrad eigentlich nichts angeht, nicht? Oder stimmen Sie mir nicht bei? Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum wir Dr. Conrad nichts davon erzählen sollten, aber... Naja, wenn man sich es genau überlegt, ja, vielleicht haben Sie recht. Nicht wahr? Danke sehr. Ah, guten Tag, Dr. Conrad. Guten Abend. Guten Abend. Ich glaube, Sie kennen sich gegenseitig. Ja, ja. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke sehr, danke. Sie haben mir eine Nachricht hinterlassen im Hotel, Herr Ullersberg. Ja, das stimmt. Vor ungefähr einer Stunde habe ich angerufen. Ist etwas passiert, etwas Schlimmes? Ganz im Gegenteil, Dr. Conrad. Wir haben eine sehr gute Nachricht für Sie. Ja? Ihre Tochter ist in London und, soviel man weiß, unversehrt. Ach. Ja. In London? Ja. Sir Graham Forbes hat mich angerufen. Betty war gerade bei ihm im Büro. So. Und alles in Ordnung, ja? Völlig in Ordnung. Ja, soviel ich weiß. Außer, dass sie sich weigert zu reden. Wieso? Sie meinen, sie weigert sich, ihr Verschwinden zu erklären? Ja, Sir Graham sagt, sie äußert überhaupt kein Wort darüber. Ach. Sagen Sie, Dr. Conrad, Hat Ihre Tochter je unter Gedächtnisschwund gelitten? Nein, nie. Sie hat nie etwas derartiges gehabt. Das hätte sonst der Polizei ja auch gleich mitgeteilt. Nicht wahr? Na, vielleicht wird sie Ihnen etwas mehr sagen, wenn Sie nach London kommen. Ja, das hoffe ich sehr. Natürlich. Und falls Sie das Gefühl haben, sie hält absichtlich mit etwas zurück, entweder aus Angst oder aus irgendeinem anderen Grund, dann sagen Sie es bitte Sir Graham. Natürlich, Mr. Temple. Ich werde das Kind sowieso wahrscheinlich einige Wochen zu Hause behalten, bis zum Ende des Trimesters. Ach, wollen Sie sie im nächsten Trimester wieder nach Unterwies schicken? Ja, ich weiß nicht recht, Mrs. Temple. Ihre Zeit dort ist auf jeden Fall bald zu Ende. Ich werde mit meiner Frau darüber sprechen. Inzwischen darf ich Ihnen sagen, Mr. Temple, wie sehr dankbar ich Ihnen bin. Und Ihnen natürlich auch, Herr Ullersberg. Ja, ich bedauere nur, dass wir nicht mehr tun konnten für Sie. Ja, mein Gott, Sie haben alles getan, was möglich war, nicht wahr? Und Betty ist in Sicherheit. Gott sei Dank, das ist die Hauptsache. Ach, bitte rufen Sie mich an, wenn Sie wieder in London sind, Mr. Temple, damit ich Ihnen sagen kann, wie das mit Betty inzwischen gegangen ist. Ja, doch, ja. Das werde ich bestimmt tun. Also, dann werde ich mich auf Wiedersehen, Mrs. Temple. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Ullersberg. Wiedersehen, ich bringe Sie hinaus. Danke. Na, was machen wir jetzt, Paul? Ich muss nur noch einen Augenblick mit Ullersberg sprechen und dann fahren wir raus nach Unterwies. Informieren Mrs. Weldon. Ach, Mrs. Weldon, die hatte ich ganz vergessen. Die wird sich freuen. Ja, natürlich, Mr. Temple. Ich bin sehr froh. Aber damit kann man sich doch nicht zufrieden geben, oder? Ich meine, ist doch alles so vage, dass Betty plötzlich in London auftaucht, ohne irgendwie Rechenschaft abzulegen über die Zwischenzeit. Naja, das ist leider alles, was ich Ihnen sagen kann, Mrs. Weldon. Ja, aber hat sie denn gar keine Erklärung abgegeben? Anscheinend nicht. Also, bitte, was ist eigentlich passiert? Wie ist sie denn gefunden worden? Die ist doch nicht plötzlich vom Himmel gefallen. Ein Polizist hat sie entdeckt. Auf einer Bank im Hyde Park. Im Hyde Park? Mhm. Mrs. Weldon, Dr. Conrad wird Ihnen ja sicherlich alles schreiben, sobald er Betty selbst gesehen hat. Nicht? Ja, vielleicht. Aber ich muss sagen, mir ist die ganze Sache ein wenig nebelhaft. Ich bin natürlich sehr froh, dass dem dummen Kind nichts zugestoßen ist, das ist klar. Obwohl ich mich nicht besonders darüber aufgeregt hatte. Aber Herr Ullersberg hätte sich ja inzwischen auch persönlich mit mir in Verbindung setzen können, nicht? Der Inspektor wusste, dass ich Sie besuchen würde, Mrs. Weldon. Das hielt er wohl für ausreichend. Ich aber nicht. Es wäre seine Pflicht gewesen, mich unverzüglich zu verständigen. Aber die Nachricht hat Herrn Ullersberg ja gar nicht direkt erreicht, Mrs. Weldon. Ich habe sie ja bekommen. Ich glaube, Sie haben meinen Mann nicht richtig verstanden vorhin, Mrs. Weldon. Sir Graham Forbes hat meinen Mann angerufen. Ja, schon. Aber trotzdem, das ist keine Art. Übrigens, weiß Elliot, Mr. Franz, meine ich, dass das Mädchen wieder da ist? Von mir weiß er es nicht. Ich hoffe, Mrs. Weldon, das ist nicht auch ein Zeichen von schlechten Manieren. Nein. Aber ich finde, man sollte es dem armen Mann sagen. Er hat sich schrecklich aufgeregt. Obwohl ich, wie gesagt, nicht recht einsehe, warum. Mr. Franz stand unter Verdacht. Das war der Grund. Unter Verdacht? Ja. Vergessen Sie nicht, dass er angeblich Betty am Tag, an dem sie verschwunden ist, zum Tee eingeladen haben soll. Ja, aber das ist doch absurd. Pardon. Ja, Maria, was wollen Sie denn? Die Frau Gräfin und Mr. Franz sind da und möchten Sie sprechen, gnädige Frau. Ja, bitte, Sie sollen hereinkommen. Komm herein, Elliot. Elsa, wir haben gerade über euch gesprochen. Elisabeth, hast du es schon gehört? Ja, ich habe gerade mit Mr. Temple darüber gesprochen, aber woher weißt du es denn? Ja, das ist ja schrecklich, vor allem für dich, Elisabeth. Also, ich kann dir gar nicht sagen, wie leid es uns tut. Auch Mr. Temple, ich möchte Sie was fragen. War die Leiche, als Leiche? Man sie gefunden... Leiche? Was für eine Leiche? Wovon redest du denn, Elliot? Ja, von Betty Conrad. Ich dachte, du wüsstest es schon. Hast du es denn noch nicht gehört, Elisabeth? Betty ist tot. Man hat die Leiche auf einem Acker in der Nähe des... Ja, aber Mr. Temple... Bitte, was soll einen das Augenblick. Heißen? Sie haben doch gerade einen gesagt... Einen Augenblick, Mrs. Weldon. Betty Conrad ist nicht tot, sie ist in London. Sir Graham Forbes hat mich eben vor einer Stunde angerufen. Aber das ist doch unmöglich. Völlig unmöglich. Das arme Mädchen ist heute Nachmittag aufgefunden worden, tot. Das war nicht Betty Conrad. Nicht? Nein. Ja, aber wissen Sie das bestimmt, Mr. Temple? Ganz bestimmt, ich habe es Ihnen ja gesagt. Betty Conrad ist in London. Aber wenn es nicht Betty Conrad ist, wer ist es dann? Das wissen wir nicht, noch nicht. Die Polizei hat die Leiche noch nicht identifizieren können. Ach du lieber Gott. Was ist denn, Mrs. Weldon? Elisabeth, was hast du denn? Mein Gott. Aber Elisabeth, was ist denn los? Jetzt fällt mir etwas ein. Mrs. Weldon, das tote Mädchen ist auch nicht John Jackson, wenn Sie das befürchten. Nicht? Nein. Ja, genau das habe ich gefürchtet, Mr. Temple. Und Sie wissen sicher, dass es June nicht ist? Ganz sicher. Erstens sehen June und Betty Conrad völlig verschieden aus und eine Verwechslung wäre ausgeschlossen. Und zweitens... Zweitens, Mr. Temple? Was, Mr. Temple, was? Und zweitens weiß ich aus ganz bestimmtem Grund, dass das tote Mädchen nicht John Jackson sein kann. Nicht so schnell, Paul. Wieso fahre ich schnell? Ja, und wie? Mindestens 70 in der letzten Kurve. Entschuldige, Liebling, entschuldige. Bitte. Sag mal, Paul. Mhm. Woher weißt du so bestimmt, dass das tote Mädchen nicht June Jackson ist? Weil ich weiß, dass June bereits in Amerika ist. Bei ihren Eltern. In Amerika? Das verstehe ich nicht. Mhm. Ich habe die ganze Sache organisiert. Darum ging es doch in dem Telegramm von Sam Hastman. John Jackson ist das Päckchen, von dem die Rede war. Ach, das Nylon-Päckchen. Ja. Ach, Sam hat sie also in München abgeholt und zum Flugzeug gebracht. Genau, mein Schätzchen. Und warum höre ich davon erst jetzt? Ich hatte keine Zeit für Erklärung, darum. Es musste doch alles ganz schnell gehen. War John denn in Gefahr? Ja, ja, und ob. Und woher wusstest du das? Ich habe ihr in die Augen geschaut. Was hast du? Ja, ich habe ihr in die Augen geschaut. Du, Steve, mach dich gleich ans Packen, wenn wir wieder ins Hotel kommen, ja? Packen soll ich? Fahren wir denn schon wieder ab von Garmisch? Mhm, erraten. Nach London zurück? Ja, ganz richtig. Wann? Morgen vielleicht. Oder übermorgen. Oder nächste Woche. Heißt das, du gibst den Fall auf, Paul? Hast du je erlebt, dass ich was aufgebe? Na, wie war denn das mit der Diätkur, die du angefangen hast? Diätkur, das ist was anderes, mein Schätzchen. Das gilt nicht. Frau Klein. Ach ja, richtig. Guten Tag, Frau Klein. Oh, guten Tag. Guten Tag. Ich wollte Sie gerne sprechen. Ja. Haben Sie einen Augenblick Zeit? Aber ja, natürlich. Wir dürfen uns hier gleich zu Ihnen setzen. Ja, aber selbstverständlich. So, Frau Klein, was haben Sie auf dem Herzen? Es handelt sich um Gerda, Mr. Temple. Gerda, wer ist das? Ach so, entschuldigen Sie, das können Sie ja gar nicht wissen. Das ist die junge Verkäuferin in meinem Geschäft. Sie erinnern sich vielleicht, Mrs. Temple. Ein großes, blondes, hübsches Mädchen. Ich glaube, sie hat sie damals bedient, als sie die Bluse kauften. Ja, ja, natürlich. Ich erinnere mich sehr gut an sie. Ja, und was ist los mit dieser Gerda? Sie ging aus, gestern zum Mittagessen, und ist nicht mehr zurückgekommen. Und seither hat offenbar kein Mensch sie mehr gesehen. Ja, das ist ja schon über einen Tag her. Haben Sie die Polizei verständigt? Nein, noch nicht, Mrs. Temple, aber ich bin sehr in Unruhe über sie. Was soll ich denn da machen? Sie müssen sofort zur Polizei gehen, Frau Klein, und die Familie benachrichtigen. Kennen Sie Ihre Eltern? Ja, Mrs. Temple. Und ehrlich gesagt, das ist mir sehr unangenehm, besonders in diesem Fall. Gerdas Vater ist ein bekannter Verleger, müssen Sie wissen. Aber das Mädchen hat sich eben mehr für Mode interessiert, wie viele Mädchen in ihrem Alter. Und sie war in unserem Atelier in München. Und als ich das Zweiggeschäft in Garmisch übernahm, da baten mich die Eltern, sie mitzunehmen und halt ein bisschen auf sie aufzupassen. Aha, sie wohnt also in Garmisch? Ja, sie hat zwei Zimmer in der Norestraße. Ich habe schon mit Ihrer Hauswirtin gesprochen, Mr. Temple. Sie sagt, Gerda ist gestern nach dem Mittagessen weggegangen, offensichtlich wieder ins Geschäft. Aha. Und abends ist sie nicht nach Hause gekommen? Nein, eben nicht. Ist vielleicht ein junger Mann im Spiel? Ach, das kann ich mir eigentlich nicht denken, Mrs. Temple. Nein, man sagen Sie, weiß nie. Frau Klein, hat Gerda irgendein besonderes Merkmal? Nicht, dass ich wüsste. Warum? Nur etwas, was helfen würde, sie zu erkennen. Ja, warten Sie mal. Ja, eine Kleinigkeit, Mr. Temple. Ja? Sie hatte eine Zahnlücke auf der rechten Seite und trug, na, wie nennt man das, sie trug... Eine Brücke? Ja, eine Brücke. Ich erinnere mich, dass sie erst vor ein paar Tagen zu mir sagte, sie sei locker geworden und sie müsse zum Zahnarzt. Wissen Sie was, Frau Klein, ich werde selbst die Polizei benachrichtigen. Geht doch mit Frau Klein in die Bar rüber, Steve, und bestellt euch was zu trinken. Ich telefoniere gleich selbst. Gut, Paul. Hallo? Hallo? Einen Augenblick, Mr. Temple. Inspektor Ullersberg wird eben geholt. Ja, schön, ich warte. Ja, Mr. Temple, hier Ullersberg. Ja, Ullersberg. Ich habe gerade eine Dame hier bei mir, Madame Klein. Frau Ach, Frau Klein, ja, die kenne ich, vom Modeatelier in Garmisch. Ja, ja, stimmt. Ihre Gehilfin, ein Mädchen namens Gerda, ist gestern Nachmittag offenbar verschwunden. Was? Meine Frau kennt nun dieses Mädchen vom Sehen und behauptet, dass Betty Konrads Beschreibung ungefähr auf sie passen könnte. Tatsächlich? Ja, das Mädchen aus dem Modeatelier hat ein Kennzeichen. Eine Brücke, die aus zwei Zähnen besteht, rechts oben. Ja, ist gut, Mr. Temple, ich werde mich mit der Sache befassen. Ich weiß Bescheid. Vielen Dank. Na gut, danke, Olaf. Ich rufe Sie dann wieder an, wenn es was Neues zu berichten gibt. Ja, danke, Inspektor. Ich höre also von Ihnen. Wiederhören. Wiederhören. Mr. Temple? Ja? Mr. Temple, eine Dame hat mich beauftragt, Ihnen den Brief hier zu geben. Ja, danke. Einen Augenblick, warte mal. Ja, bitte. Ja, ist schon gut, schon gut. Danke. Hallo, Paul. Ich habe euch unten gesucht, in der Halle und in der Bar. Ja, Frau Klein wollte gar nichts trinken. So, hat sie noch was gesagt? Nein, nichts von Wichtigkeit. Ich glaube nicht, dass sie uns etwas vorgespielt hat. Sie war wirklich besorgt, glaube ich. Du nicht auch? Ich weiß nicht, schwer zu sagen bei diesem Typ Frauen. Könnt mir vorstellen, sie schauspielert ein bisschen. Erinnerst du dich noch an den Morgen, Steve, an dem du die Bluse gekauft hast? Ja, natürlich. Erinnerst du dich auch... Erwartest du einen Anruf? Olasberg könnte es sein, dann hätte er allerdings schnelle Arbeit geleistet. Hallo? Guten Abend, Mr. Temple, hier spricht Dennis Harper. Ah, guten Abend, Harper. Ich wollte Sie nur anrufen, Mr. Temple, bevor ich nach England abfahre, falls Sie mich noch einmal sprechen wollten. Nach England fahren Sie? Bleiben Sie nicht mehr in München? Nein, dieser Konrad-Fall hat sich jetzt doch ausgewirkt auf mich beruflich, das habe ich ja immer schon befürchtet. Ach. Diese verflixten dauernden Besuche von der Polizei, Sie wissen ja, wie die mich ständig verhört haben, die ganze letzte Zeit. Gott, das ist eine reine Formsache, das habe ich Ihnen auch schon gesagt. Ja, leider sehen es meine Direktoren anders, Mr. Temple. Ich bin nach Kensington zurückversetzt worden. Naja, auch nicht so übel, was? Freuen Sie sich nicht, wieder nach London zu kommen? Ach, nicht für 5 Pfennig. Das tut mir leid. Nichts Neues über Betty? Doch, wir haben Nachricht, sie ist gefunden. Oh, tatsächlich? Ja. Das arme Mädchen. Naja, das hatten wir ja erwartet. Gott, wie man es nimmt. Sie lebt und ist offensichtlich wohlauf, wenn Sie das meinen. Sie lebt, sagen Sie? Ja, aber sie lebt. Überrascht Sie das so? Naja, eigentlich schon, Mr. Temple. Tja, man soll eben nie vorschnelle Schlüsse ziehen, Mr. Harper. Ja, da haben Sie recht, wahrscheinlich. Obwohl es die meisten Menschen tun, selbst die Direktoren meiner Bank. Wann fahren Sie denn nach London zurück? Morgen. Ach, so bald schon? Naja, ich werde ja auch bald da sein. Sie wissen ja, wo Sie mich erreichen können, Harper. Ja, ja, danke vielmals, Mr. Temple. Mr. Temple? Mhm. Ja, es stimmt, Harper. Sie ist heil und unversehrt. Sehr schön, das zu hören. Finden Sie auch, nicht wahr? Ja. Auf Wiedersehen, Sir. Meine Empfehlung an Mrs. Temple. Danke, ich werde es ausrichten. Wiedersehen, Harper. Wiedersehen. Hat es ihn überrascht, was du über Betty gesagt hast? Ja, sehr. Und gefreut? Ich weiß nicht, ob gefreut das richtige Wort ist. Er scheint im Augenblick nur seine eigenen Angelegenheiten im Kopf zu haben. Die Bank hat ihn nach Kensington zurückversetzt. Ach. Offenbar unter dem Eindruck, er wäre in diese Konrad-Sache verwickelt. Von seinem Gesichtspunkt aus ist es vermutlich eine Ironie des Schicksals, dass Betty jetzt wieder auftaucht. Ah, immerhin. Er hat sie sehr gut gekannt. Und wenn sie ermordet worden wäre, dann hätte Harper, genau wie Elliot Franz und Gräfin Decker, unter Verdacht gestanden. Na ja, ja, gewiss. Komisch jedenfalls, als ich ihm sagte, dass Betty gefunden ist, da hat er sofort den Schluss gezogen, man hätte sie ermordet aufgefunden. Naja, vielleicht hat er von dem anderen Mädchen gehört, das man tot gefunden hat. Davon hat er nichts gesagt. Vergiss nicht, dass man am Telefon nie genau merkt, wie jemand reagiert. Wie Mr. Harper reagiert, das merkt man sowieso nie genau. Wenig Leute hier heute Abend, was, Paul? Ja. Noch was zu trinken, Liebling? Bist du nicht müde von der Packerei? Ach, ein bisschen, aber trinken will ich nichts mehr, Paul, danke. Komisch, dass wir gar nichts von Olasberg gehört haben. Er wollte doch anrufen. Ach, der arme Mann, der kennt sich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr recht aus. Ich nehme an, dass er... Ach, da ist er ja. Ah, Inspektor, wir haben gerade von Ihnen gesprochen. Ja, ich bin gerade vorbeigekommen und da wollte ich lieber gleich persönlich mit Ihnen sprechen, statt zu telefonieren. Das ist eine gute Idee, kann ich was zu trinken anbieten? Nein, vielen Dank, ich habe leider gar keine Zeit. Ich bin nämlich mit meiner Frau verabredet, Mr. Temple. Aha. Die hat mich heute Nachmittag angerufen und hat sich beschwert, dass sie mich gar nicht mehr sieht, dass sie gar nicht mehr weiß, wie ich aussehe. Ja, das ist so. Haben Sie irgendwas feststellen können? Ja, wir haben inzwischen festgestellt, dass das Mädchen, das wir gefunden haben, ohne Zweifel das Mädchen aus dem Modegeschäft ist. Gerda. Also. Ja, na, das wissen wir jetzt wenigstens. Können Sie sich irgendeinen Zusammenhang vorstellen? Nein, im Augenblick noch nicht. Ich habe zwar mit Frau Klein gesprochen, aber sie weiß offenbar auch nicht viel. Und eine Verbindung mit den anderen Leuten, die wir verhört haben, gibt es da was? Mit Harper zum Beispiel, ja. Elliot Franz, Grafin Decker? Nein, es sieht so aus, als handelt es sich um einen ganz neuen, einen völlig unabhängigen Fall. Und ich glaube, jedenfalls meiner Ansicht nach, müssten wir ihn auch so behandeln. Glauben Sie, Olesberg? Ja, ich will mich schon da gar nicht in Ihre Angelegenheiten einmischen. Ganz abgesehen davon, dass wir ja sowieso morgen zurückfliegen nach London. Was? Morgen wollen Sie schon fliegen? Ja. Warum bleiben Sie denn nicht noch ein paar Tage da und machen Ferien? Ist doch so schön bei uns da. Ja, es gefällt mir schon sehr gut hier. Aber wir müssen leider nach London zurück. Ja. Sie, eines hat natürlich wenig Sinn, noch zu bleiben, nachdem der Fall ja jetzt auch erledigt ist, nicht? Oh, das habe ich nicht gesagt, dass der Fall erledigt sei. Wieso? Ich meine, schließlich ist das Mädchen ja wieder da und Sir Graham versehrt. Ja, gewiss, aber meiner Ansicht nach handelt es sich hier nicht nur um das Verschwinden von Betty Conrad. Sondern? Naja, immerhin, wenn sich was ereignen sollte, nicht? Sie verständigen ja sicher Sir Graham. Ja, natürlich, das tue ich sofort. Na, fein. Ja. Kann ich Ihnen wirklich nichts mehr zu trinken? Nein, vielen Dank, meine Frau wartet. Ja? Das ist zu gefährlich. Tut mir leid. Also ich glaube, ich darf mich verabschieden. Vielleicht sehen wir Sie bald mal wieder in London. Auf Wiedersehen, Mr. Tempel. Kann man wirklich, nicht wissen. Ja. Auf Wiedersehen, Herr Olesberg, und schöne Grüße unbekannterweise an Ihre Frau. Oh, vielen Dank, werde ich ausrichten. Wiedersehen. Gute Reise wünsche ich noch. Danke. Danke. Du willst also tatsächlich, Paul? Was will ich? Fahren. Heimfahren, meine ich. Ja. Na, mir soll es recht sein. Ich bin gern hier, aber heimkommen macht auch immer Spaß. Wann geht's los, mein Schatz? Ja, das kommt drauf an. Worauf? Ob ich eine Kirsche bekomme in meinen Martini. Ob du eine was? Eine Kirsche in meinen Martini. Du, in einem Martini ist nie eine Kirsche, mein Schatz. Abwarten. Ist das nicht die Straße nach Oberammergau, Paul? Kennst dich langsam aus in Oberbayern, wie? Ja. Fahren wir wieder ins Hotel Römer? Ja, mein Schatz, da isst man doch so gut. Und sitzt auch ganz nett. Ach, mir machst du nichts vor, Paul. Dass wir nicht des Essens wegen nach Oberammergau fahren, weiß sogar ich. Na, ich erklär's also raus dir schon mit der Sprache. Ich erklär's dir schon später. Warum willst du denn hier stehen bleiben, Paul? Das ist doch gar nicht der Parkplatz. Ich möchte nicht in den Hof reinfahren. Aber wir essen doch dort zu Abend, oder? Ja, das war allerdings meine Absicht. Ja, dann verstehe ich nicht, warum wir nicht gleich reinfahren. Ja, ja, Schätzchen, gleich. Ich erkläre es dir schon. Einen Augenblick. Also hör mal, du erinnerst dich doch, dass ich Olesberg angerufen habe heute Abend. Ja? Kurz darauf wurde mir ein Brief überwacht. Der kam von Frau Günther. Frau Günther? Mhm. Was wollte sie? In dem Brief steht, sie will dringend mit mir über Betty Conrad sprechen. Sie weiß, dass Betty am Leben sei, aber sie müsste mir etwas sagen. Das heißt also, dass Joyce Günther irgendwie in die Sache verwickelt ist. Ja, genau das wollen wir feststellen. Ihr Vorschlag war nun, wir sollten hier zu Abend essen und den Wagen hier unter diesem Baum parken, sodass man ihn vom Hotel aus nicht sehen kann. Warum das? Ich soll, so schreibt sie in dem Brief, etwas zu trinken bestellen, einen Martini-Cocktail. Und wenn irrtümlich eine Kirsche drin sein sollte, so heißt das, dass sie sich heimlich aus dem Haus stehlen und mich hier am Wagen erwarten will. Ach, das ist die Sache mit der Kirsche. Ja. Ja, und wenn du keine Kirsche darin findest? Dann fahren wir morgen wieder hierher. Also hör mal, wir können doch nicht jeden Tag hierher fahren und Martinis bestellen. Ja, ganz abgesehen davon wolltest du doch nach London zurück. Naja, das stimmt, aber ich halte diese Geschichte doch für recht wichtig. Anscheinend will sie mit dir allein sprechen, ohne von irgendjemandem im Hotel gesehen zu werden, was? Ja, das ist anzunehmen. Wovor hat sie Angst, glaubst du? Vor ihrem Mann? Vermutlich. Naja, jetzt handelt es sich bloß darum, dass wir eine Ausrede finden müssen, dass ich nachher zum Wagen zurückgehe. Ja, ich überlege gerade schon. Oh, weißt du was? Hm? Ich lasse meine Handtasche im Auto und wenn dann die Kirsche da ist, dann brauche ich dich nur zu bitten, naja, mir die Tasche zu holen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet, Schätzchen. Ich wüsste auch nichts Besseres kommen. Jetzt wollen wir mal schauen, was passiert. Ach, Guten Abend, meine Herrschaft. Guten Abend, Herr Günther. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Wir wollten noch mal bei Ihnen zu Abend essen. Wir kommen jetzt wahrscheinlich nicht mehr nach Oberammergau. So, Sie fahren schon nach London zurück? Ja, ich glaube schon. Tja, Gott, wenn ich nur mitfahren könnte, Mr. Temple. Ich würde so gerne mal meine alten Freunde wiedersehen. Guten Abend, Mr. Temple. Guten Abend, Mrs. Günther. Mr. Temple sagt mir gerade, dass er schon dabei ist, wieder abzureisen. Oh, das tut mir aber leid, Mr. Temple. Dürfen wir Ihnen dann noch einen Abschiedsdrink anbieten? Ja, das müssen wir unbedingt. Was darf sein, Mrs. Temple? Ja, darf ich um einen Whisky und Soda bitten? Aber selbstverständlich. Und der Mann? Ich hätte gern einen Martini, ja? Ich hole es selbst, Fritz. Kurt hat so viel zu tun. Gut, ja. Ja, Mr. Temple, ich hoffe, wir sehen Sie nicht zum letzten Mal hier in Oberammergau. Tja, das hoffe ich auch. Es gefällt mir ganz besonders gut hier in Ihrer Gegend. Ich war Steve. Ja. Heute Nachmittag haben wir einen ganz herrlichen Ausflug gemacht. Schon geil. Ja, ist doch die schönste Jahreszeit jetzt. Und falls Sie hier nach London kommen, Herr Günther, dann hoffe ich, Sie besuchen uns. Sie finden die Adresse im Telefonbuch. Vielen Dank, Mrs. Temple. Es wäre wirklich ein sehr großes Vergnügen. Aber leider sehe ich im Augenblick gar keine Möglichkeit. Es würde mich schon reizen, all die alten Städten mal wieder aufzusuchen, wo ich mich damals herumgetrieben habe. Sagen Sie, Mr. Günther, ich habe da so eine vage Erinnerung. Wir hätten uns schon mal getroffen. So? Vor Jahren. Vielleicht in einem Filmstudio? Ach. Waren Sie bei dem Film dabei, Der Mann mit den 1000 Stimmen? Der Mann mit den 1000 Stimmen? Hm? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Obwohl ich natürlich mehrere Filme gedreht habe. Das ist ja komisch, ich kann mich nie wieder an die Titel erinnern. Der Film ist in Elstree gedreht worden. Elstree? Ja, das wäre möglich. Vielleicht haben wir uns wirklich mal dort getroffen. Ich habe viel in Elstree gearbeitet, aber meist bin ich dann doch am Theater aufgetreten. Und das lag mir viel mehr. Ach, das kann ich gut verstehen. Ja, einmal bin ich monatelang mit einem Stück, das hieß Die Herbstzeitlose, auf Tournee gewesen. Erinnern Sie sich an das Stück, Mr. Ja, ja, natürlich. Ah, oh, das ist aber ihr wirklich reizend, oder? Danke schön. Und ihr, Martin. Schau mal, Paul, da ist eine Kirsche in deinem Cocktail. Ach du lieber Gott, ja natürlich, da gehört ja eine Olive rein. Nein, macht ja nichts. Frau Günther, ich mag ja Kirschen furchtbar gern. Ja. Also, Prost. Auf Ihre Reise, Mrs. Temple. Vielen Dank. Ja, und grüßen Sie Piccadilly Circus. Ich tue. Hast du für Mr. Temple einen Tisch reserviert? Oh nein, Joyce, noch nicht. Nein, aber ich tue es gleich. Wir haben eine Menge Betrieb hier heute Abend. Ja, ich habe gesehen, Herr Günther. Ach, Paul. Ich glaube, ich habe meine Handtasche im Wagen gelassen. Ach, wieder mal. Schön, Liebling, ich hole sie dir. Ich bin gleich wieder da. Kommen Sie, Frau Günther, setzen Sie uns auf den Rücksitz. Da sieht man uns nicht so. Dankeschön, Mr. Temple. Ich kann nicht lange bleiben. Sonst schöpft der Verdacht, aber ich musste Sie sprechen. Ich wollte Sie warnen. Ja, wovor? Die Sache ist noch nicht erledigt. Machen Sie sich keine falschen Hoffnungen, Mr. Temple. Nur weil Betty in Sicherheit ist, glauben Sie nicht, dass... Ja, was denn? Sie müssen nach London zurück. Jetzt, sofort, heute Abend noch. Ja, und wenn nicht? Sie nehmen mich nicht ernst. Sie nehmen Sie durchaus ernst, Frau Günther, aber bis jetzt haben Sie ja noch gar nichts gesagt. Wovor wollen Sie mich denn eigentlich warnen? Sie sind in Lebensgefahr, auch Ihre Frau. Geben Sie die Nachforschungen auf. Bitte glauben Sie mir, Mr. Temple. Ich will Ihnen helfen. Ich glaube Ihnen schon, Mrs. Günther, aber Sie müssen sich schon etwas deutlicher ausdrücken. Ich kann nicht. Sie können nicht oder Sie wollen nicht? Sie wissen, dass es ein Risiko für mich ist, überhaupt mit Ihnen zu sprechen. Ein viel größeres Risiko, als Sie sich überhaupt vorstellen können. Ich gebe Ihnen einen guten Rat, Mr. Temple. Und ich hoffe um Ihretwillen, dass Sie auf mich hören. Na, guten Rat nehme ich immer dankbar entgegen. Wenn Sie wieder in London sind, wird jemand versuchen, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen. Und wer? Ein Mann namens Smith. Smith? Lassen Sie sich nicht mit ihm ein. Verstehen Sie mich? Was immer auch sei, lassen Sie sich nicht mit ihm ein, Mr. Temple. Liebe Frau Günther, London ist voll von Leuten mit Namen Smith. Das wissen Sie doch so gut wie ich. Dieser Mann nennt sich Captain Smith. Vergessen Sie nicht, was ich Ihnen gesagt habe, Mr. Temple. Was immer auch sei, lassen Sie sich nicht mit ihm ein. Ja, ich glaube schon. In 5 Minuten können wir an Bord. Ich habe gerade noch Charlie ein Telegramm geschickt. Hoffentlich ist er zu Hause nicht beim Tanzen. Was hast du ihm denn telegrafiert? Soll uns am Flugplatz abholen. Da wird er begeistert sein. Möchtest du noch was trinken? Oh nein. Wir haben noch Zeit. Paul? Hm? Wenn du gestern Abend nicht mit Joyce Günther gesprochen hättest, wären wir dann auch so plötzlich nach Hause gefahren? Ja, das hat mich eigentlich überhaupt nicht beeinflusst. Weder so noch so. Woran mir liegt, ich will mit Betty Conrad sprechen. Wenn Sir Graham recht hat, wirst du aber nicht viel aus ihr herausbekommen. Na, mal abwarten. Glaubst du, dass Joyce Günther es gestern Abend ehrlich gemeint hat, Paul, oder dass sie dir nur etwas vormachen wollte? Doch, das glaube ich schon, dass es ehrlich war, aber Angst hat sie. Und wer Angst hat, übertreibt. Mit anderen Worten, du glaubst nicht, dass wir in Gefahr sind. Nur, ich glaube nicht, dass es eine Gefahr ist, mit der wir nicht fertig werden können. Das hoffe ich jedenfalls. Ich wollte gerade sagen, toi, toi, toi. Auf jeden Fall freue ich mich auf zu Hause. Ich habe viel vor. Ich kann mir schon vorstellen, was du vorhast. Das wäre? Dich über Captain Smith erkundigen. Ja? Das ist wirklich Anlagen zum Gedankenlesen. Naja, ich will mal Vosper dran setzen. Wenn der Kerl vorbestraft ist oder sowas, dann können wir ihm vielleicht... Entschuldigen Sie, Sir. Ja? Ich habe diese Blumen hier für Mrs. Temple. Ach, das ist aber reizend. Oh, das ist aber die von dir? Nein, sagen Sie, wer hat denn die geschickt? Ist nicht ein Kerzchen dabei? Oder? Die Verkäuferin im Blumenkiosk hat mir gesagt, ein Herr Ullersberg hätte heute Morgen schon ganz früh angerufen. Ach, und sie für Mrs. Temple bestellt. Na, das ist aber nett. Schau, die bayerische Polizei. Doch, nur unsere Polizisten seien so liebenswürdig. Sie können schon an Bord gehen, wenn Sie wollen. Durch die Sperre da. Ja, danke schön. Danke. Nimmst du meine Tasche, Paul? Ja. Den Mantel hänge ich, glaube ich, bloß über, was? Genau wie ein Filmstar siehst du jetzt aus mit deinen Blumen. Und du bist mein Manager. Nein, mein Schatz, komm. Kannst deinen Gurt wieder aufmachen. Ach, jetzt werde ich wieder so schön müde. Wirklich, Liebling? Mhm, ich glaube, ich schlafe ein bisschen. Wirst Napoleon immer ähnlicher. Napoleon? Warum Napoleon? Der konnte auch überall schlafen. Aber nicht im Flugzeug. Nee. Entschuldigen Sie, Sir. Ja, bitte? Der Zettel muss aus dem Blumenstrauß gefallen sein. Ah, danke. Was war da mit deinem Zettel? Die Stewardess hat diesen Zettel hier gebracht. Der muss aus den Blumen rausgefallen sein. Warum habe ich keine Karte gefunden? Was steht denn drauf? Was ist denn, Steve? Paul. Ja? Paul, jetzt schau doch mal. Donnerwetter. In diesem Flugzeug ist eine Bombe. Sagen Sie dem Kapitän, er soll umkehren. Was? Das sieht aus wie die Handschrift einer Frau. Ja, aber... Das kann natürlich auch ein schlechter Witz sein, Paul. Wie kommt denn Ullersberg dazu? Ja, der Ullersberg hat damit nichts zu tun. Darauf kannst du dich verlassen. Ja, was nun, Paul? Auf keinen Fall den Kopf verlieren. Falls eine Bombe wirklich an Bord ist, dann müsste man ja... Ja, wo ist denn die Stewardess? Haben Sie einen Wunsch? Ja, ich möchte Sie was fragen. Bitte? Wie heißt unser Pilot? Captain Williams, Sir. Glauben Sie, ich könnte Ihnen mal einen Moment sprechen? Mein Name ist Temple, Paul Temple. Wollten Sie ihn jetzt sprechen, Mr. Ja, Temple? Ja, ja, wenn es geht. Das ist dringend. Ich werde Captain Williams fragen. Bitte. Hoffentlich macht sie schnell. Keine Aufregung, Schätzchen. So schlimm wird es schon nicht werden. Oh, Paul, ich habe Angst. Ich habe richtige Angst. Ganz ruhig, mein Kerlchen. Ganz ja, aber ruhig. Wenn wir tatsächlich eine Bombe an Bord haben, dann explodiert die und dann, was ist denn dann? Immer mit der Ruhe, ja. Oh, kannst du auch noch lachen. Captain Williams bittet Sie, nach vorn zu kommen, Mr. Temple. Ja? Bringen Sie hin. Danke. Ich bin gleich wieder da. Reg dich nicht auf. Sehr erfahrener Pilot, der macht die Sache schon. Ja, hat er denn gesagt, dass er eine Turbine... Er glaubt, es ist ein schlechter Witz. Ist schon öfter vorgekommen im letzten Jahr, aber er will natürlich nichts riskieren. Ja, aber er wird doch sicher... Guten Tag, meine Damen und Herren. Moment. Hier spricht der Pilot Captain Williams. Darf ich einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich Anweisung erhalten habe, nach München zurückzukehren. Ich möchte Ihnen jedoch versichern, dass diese Maßnahme nur aus technischen Gründen notwendig ist. Es ist kein Anlass zum Unruhen fahren. Dankeschön. Na, jetzt ist ja alles gut gegangen, Mr. Temple. Es tut mir leid, Captain Williams, dass ich in der Umstände verursacht habe. Das macht nichts. Man kann es nicht drauf ankommen lassen. Naja. Umdrehen ist natürlich immer ein bisschen lästig, aber es war eben mal nicht zu ändern. Mhm. In etwa einer Stunde wird eine andere Maschine startbereit sein. Na, fein. Entschuldigen Sie mich jetzt bitte, Mr. Temple. Ich muss noch mal nachsehen, ob die an Bord was gefunden haben. Ja, ja, natürlich. Der Flugleiter wird von Ihnen den Sachverhalt hören wollen, zur Bestätigung meiner Radiomeldung. Ja? Am besten zeigen Sie mir auch gleich den Zettel, Mr. Temple. Ja, selbstverständlich. Fräulein Schulz? Bitte bringen Sie Mr. und Mrs. Temple zum Flugleiter, ja. Jawohl, Captain. Darf ich vorausgehen? Ich sehe Sie später noch, Mr. Temple. Ich muss auch noch Bericht erstatten. Mhm. Kann ich Inspektor Ullersberg sprechen? Der Inspektor hat eine Besprechung im Augenblick. Er darf nicht gestört werden. Wollen Sie mir bitte sagen, Mr. Temple wäre am Apparat? Ja, die Sache ist dringend. Ach ja, einen Augenblick, Mr. Temple. Ja, gut, ich warte. Ja, Mr. Temple? Ja, was ist denn los? Was für eine Überraschung. Woher sprechen Sie denn? Vom Flugplatz München-Riem. Wir mussten umkehren. Ullersberg, eine Frage. Haben Sie meiner Frau Blumen zum Flugzeug geschickt? Blumen? Ja, einen ganzen Strauß mit einem Zettel zwischen den Blumen. Nein, ich muss leider gestehen, Mr. Temple, ich habe vergessen, Blumen zu schicken. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Ullersberg. Ich wollte es nur wissen, weil Steve angeblich in Ihrem Auftrag Blumen bekommen hat. Mit der Warnung, es wäre eine Bombe an Bord. Was? Mit Bomben habe ich wirklich nichts zu tun. Ja, das habe ich mir gleich gedacht. Ja, sagen Sie mal, war denn tatsächlich eine Bombe an Bord? Das wissen wir noch nicht. Die Maschine wird durchsucht. Ich habe den Zettel mit der Warnung beim Flugleiter gelassen. Der wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen. Ja, vielen Dank, Mr. Temple. Ja, und Ihre Frau hat sich sehr aufgeregt wahrscheinlich. Naja, ein bisschen Herzklopfen hat sie schon gehabt natürlich, aber jetzt geht's wieder. Das ist aber eine merkwürdige Geschichte. Ja. Noch eine Frage, Ullersberg. Hat sich was Neues ergeben wegen dieses Mädchens? Ja, wegen Gerda Hollmann, meinen Sie? Ja, vielleicht interessiert Sie, dass wir in Ihrer Handtasche etwas gefunden haben. Ja, was denn? Eine Mitgliedskarte des Albatros-Clubs in London, in Soho. Ach, Albatros. Ist ausgestellt vor etwa 3 Wochen. Das ist ja interessant. Gerda war also in London, kurz bevor Betty Conrad verschwunden. Ja, Frau Klein hat mir erzählt, sie wäre während ihres Urlaubs dort gewesen. Sie war anscheinend sehr gern in London. In den letzten 1,5 Jahren ist sie 3-mal drüben gewesen. Übrigens hat mir Frau Klein sehr viel über das Mädchen erzählt. Der Vater ist der Besitzer des Hollmann Verlags. Ja, das wusste ich. Und Gerda wollte nicht in dem Verlag arbeiten, sie wollte unbedingt ins Modeatelier. Ja. Lassen Sie mich wissen, was weiter passiert. Ja, oder? Ich werde zunächst Sir Graham telefonisch benachrichtigen. Gut. Vielleicht komme ich auch selbst bald wieder nach London. Gut, dann sehen wir uns ja wieder. Also bis dahin, Ullersberg. Ja, Wiedersehen, Mr. Temple. Empfehlung an Ihre Frau. Gute Reise. Danke, Ullersberg. Einen Moment noch. Ja. Hören Sie mal, dieser Verlag, dieser Hollmann Verlag, ja. Was für Bücher bringen die raus? Wissen Sie das zufällig? Ich glaube, alles Mögliche. Warum fragen Sie? Oh Gott, nur so, es hätte mich interessiert. Verzeihen Sie, da kommt gerade unser Pilot zurück, der will mich offenbar sprechen. Nicht aufhalten, Mr. Wiedersehen, Ullersberg. Wiedersehen, Mr. Temple, viele Grüße. Ach, da sind Sie, Mr. Temple. Ich habe Sie schon gesucht. Na, wie steht's? Gut, erfreulicherweise, man hat nichts gefunden. Keine Bombe. Nicht mal ein Knallfrosch. Aber die Maschine bleibt trotzdem hier bis morgen, man kann nie wissen. Ah, so. Die Ersatzmaschine ist in einer halben Stunde startbereit. Die ist nur deswegen Ihnen Bescheid sagen. Schön. Also bis später. Danke, Captain. So, das wär's also. Ach, Gott sei Dank, hast du gedacht, du kommst überhaupt nicht wieder. Hast du den Inspektor erreicht? Ja, wir haben uns lange unterhalten. Übrigens, Captain Williams sagt gerade, in einer halben Stunde geht's weiter. Dann war also keine Bombe in dem Flugzeug? Nein. Das war ein falscher Alarm. Glaubst du, es war nur ein schlechter Witz oder glaubst du, das wird... Nein, ich glaube nicht, dass das ein Witz war, Steve. Ich glaube, die Warnung war ernst gemeint. Wer die Blumen auch geschickt hat, von Ullersberg waren sie natürlich nicht. Aber wer sie auch geschickt hat, war sicherlich überzeugt, in dem Flugzeug ist eine Bombe. Ich habe ihn nie aufgemacht. Ach so, ja, natürlich. Charlie hat ganz schön warten müssen. Ach, der hat sich bestimmt nicht gelangweilt. Schau mal da unten, Liebling, da ist schon der Flugplatz. Ach, schau du, ich glaub's dir schon. Alles in Ordnung zu Hause, Charlie? Ja, Mrs. Temple, alles in bester Ordnung. Frisch geputzt von oben bis unten. Na, das war wohl auch nötig, was? Sie haben lang warten müssen, Charlie, das tut mir leid. Nicht schlimm, Mrs. Temple. Ich habe eine Tasse Tee getrunken. Sind Sie tanzen gewesen, seit wir weg sind? Ja, ein paar Mal. Einen Abend sind wir in den Tanzpalast gegangen. Aber meine Freundin hat wieder mal ihren Heuschnupfen. Och, schlimmer denn je dieses Jahr. Sagen Sie mal, Charlie, sind Sie bei Ihren diversen Tanzausflügen mal in einem Club gelandet, der Albatros Club heißt? Albatros Club? Mhm. Ja, natürlich, da sind wir mehrmals gewesen. In Soho ist der. Mhm. Da geht es ziemlich schräg zu im Albatros, wenn ich so sagen darf. So, beim Rock'n'Roll, was? Rock'n'Roll, ach wo, das ist doch schon ganz alte Klamotte. Kann man denn da überhaupt hingehen? Ist nicht ein bisschen wild? Naja, etwas wild geht es schon manchmal zu. Das ist nicht unbedingt was für Sie, Mrs. Temple, sondern mehr für die jungen Leute. Oh, vielen Dank, ein nettes Kompliment. Oh, pardon, Mrs. Temple, das habe ich natürlich schon nicht so gemeint. Das ist doch interessant. Ach, ja, Aufregung gab es genug, aber Ergebnisse wenig. Oh, sagen Sie das nicht, Steve. Ich finde, ihr beide wart sehr erfolgreich. Ja, finden Sie ja Whisky sogar. Ja, Dankeschön. Also ich muss schon sagen, Ullersbergs Einstellung zu dem Mord an der jungen Hollmann verstehe ich nicht. Sie glauben also, dass tatsächlich ein Zusammenhang besteht mit dem Konrad-Fall? Aber daran ist doch gar nicht zu zweifeln, Steve. Aber widersprochen habe ich natürlich nicht am Telefon. Ach, er hat Sie angerufen? Ja, ja, heute gegen Abend. Er wollte gleich wissen, ob Sie beide gut angekommen sind. Ja, die Geschichte mit der Bombe, die hat er mir erzählt. Ja. Hat er auch was von der Mitgliedskarte gesagt, die bei dem ermordeten Mädchen gefunden wurde? Ja, ja, ich habe Vosper gleich auf diese Fährte gesetzt. Ich wollte Ihnen übrigens schon sagen, ich habe Vosper gebeten, noch hier vorbeizukommen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Ja, im Gegenteil. Höchstwahrscheinlich ist dieser Albatros-Club ziemlich harmlos. Ich nehme an, irgendein junger Verehrer hat Gerda Hollmann dahin mitgenommen, während sie hier in London war. Ja, das scheint mir auch die richtige Erklärung. Naja, wir werden ja hören, was Vosper rauskriegt. Sie sagt noch, er geht heute Abend, ne? Ja. Wie steht es mit Betty Conrad? Ist sie wieder zu Hause bei ihrer Stiefmutter? Ja. Also meiner Ansicht nach stimmt da irgendetwas nicht mit diesem Mädchen. Ich habe immer wieder das Gefühl, sie hat einen schweren Schock weg. Redet sie immer noch nicht? Nein, kein Wort. Ich habe sie übrigens auf morgen Vormittag in mein Büro bestellt, damit Sie mit ihr reden können. Passt Ihnen elf? Ja, ja, natürlich. Na, wer weiß, vielleicht bringen Sie mehr aus ihr heraus, Temple. Einen ärztlichen Befund haben Sie? Ja, körperlich fehlt ihr nichts. Mhm. Und kein Anzeichen von irgendwelchen Drogen oder so? Nein, nein, nein, nein, nicht die geringsten. Haben Sie Betty gegenüber den Mord an Gerda Hollmann erwähnt? Nein, das wollte ich Ihnen überlassen, Tempel. Vielleicht hilft uns das weiter. Ja, ja, ja, da haben Sie recht, Sir. Ja? Ja, Herr. Inspektor Vosper sagt, Sie erwarten. Ach so, ja, führen Sie da rein, Sir. Bitte, Sir. Vosper. Guten Abend, Mr. Tempel. Guten Abend. Guten Abend, Inspektor. Schön, dass Sie wieder da sind. Danke, Vosper. Setzen Sie Vosper. Sich. Dankeschön. Kann ich Ihnen was anbieten? Nein, nein, danke. Gar nichts. Im Augenblick, Sir. Ich habe gerade einen Cocktail nach dem anderen getrunken im Albatros-Club. Ja. Scheußliches Zeug. Aber zunächst, Sir Graham. Ja, Vosper. Ullersberg hat noch einmal angerufen, kurz nachdem Sie weg waren. Was wollte er denn noch? Er sagt, er kommt morgen nach London und meldet sich dann gleich bei Ihnen. Aha. Dann wollte er wissen, ob ich Sie heute noch sehe, Mr. Temple, und so? Eine Nachricht für Sie hinterlassen. Ach, für mich? Ja, was denn? Es handelt sich um einen Verlag, Sir. Der Name war Hollmann. Ach ja, Hollmann Verlag. Was ist denn damit? Ja, er hat mir aufgetragen, Ihnen auszurichten, dass dieser Verlag sich besonders mit medizinischen Werken befasst, mit Neurologie und Psychiatrie. Ah, sieh mal an. Und sagt Ihnen das irgendetwas, Mr.? Ja, ja, ja. Das ist die Antwort auf eine Frage, die ich ihm am Telefon gestellt habe. Mhm. Danke, Inspektor. Das ist interessant. Hollmann, Hollmann? Ja, ja. Das ist der Verleger. Ist das der, der Vater? Ja, ja. Der Vater von Mädchen? Ja, ja. Das war nur eine Idee von mir, da mal nachzufragen. Ja, na und wie war es im Albatros-Club? Ja, also sehr großartig sieht es da nicht aus, Mr. Temple. Typisch Soho. Eher ein wenig schäbig, aber anscheinend ganz harmlos. Ja, vielleicht geht der Spaß dort erst später richtig los. Ja, möglich, Mrs. Temple. Aber mir sah es überhaupt nicht sehr nach Spaß aus. Vosper, haben Sie unsere Polizeiberichte über das Lokal eingesehen? Ja, es besteht seit ungefähr 2 Jahren. Unseres Wissens ist dort nie etwas Besonderes vorgefallen. Aber die Rauschgiftabteilung hatte das Lokal unter Beobachtung. Ah, sieh mal an, das ist interessant. Woher haben Sie denn das? Von Colonel Webster, Sir. Mhm. Naja, aber Sie sind sicher sehr müde von der Reise, Steve. Ach, ja, schon ein bisschen. Wir wollen Sie jetzt nicht mehr länger aufhalten. Ich glaube, wir sagen gute Nacht, Prosper. Ja? Gute Nacht, Sir. Gute Nacht, Herr Nacht, Vector. Gute Nacht. Fahren Sie. Also bis morgen dann. Ne? Charlie, bringen Sie die heraus. Ne? Oh. Ach, ich bin wahnsinnig müde. Ich schlafe bestimmt gleich ein. Sag mal, warum glaubst du, kommt dieser Ullersberg wieder nach London? Keine Ahnung, er hat es mir schon am Telefon gesagt, dass er vielleicht kommt. Ich hätte gedacht, er steckt bis über die Ohren in der Gerda-Hollmann-Sache. Ja, das ist anzunehmen. Du glaubst also, er hat einen Zusammenhang mit Betty Conrad gefunden? Ja, ja, das halte ich ja für höchstwahrscheinlich. Paul, das ist die Haustür. Ja, das ist... Bitte niemand mehr heute Abend. Charlie geht schon hin. Du erwartest doch niemand, oder? Nein, Schatz. Ein Telegramm, Mr. Temple. Der Bote wartet auf Antwort. Ja, danke, Charlie. Na schon gut, Charlie. Keine Antwort. In Ordnung, Sir. Von wem ist es denn? Ohne Unterschrift, aber ich weiß von wem. Von Joyce Günther. Vergessen Sie nicht meine Warnung wegen Captain Smith. Es war mir ernst damit, Mr. Temple. Captain Smith? Ja. Wovor hat sie dich eigentlich gewarnt? Du hast diesen Smith erwähnt, Paul, aber was Joyce Günther gesagt hat, das hast du mir nie genau erzählt. Die hat sehr wenig gesagt. Eben nur, dass Smith versuchen würde, an dich ranzukommen und dass ich ihn mir vom Leibe halten soll. Aber wer ist denn dieser Smith? Ja, das weiß ich nicht. Aber offensichtlich glaubt Joyce Günther... Ich gehe schon hin. Hallo? Mr. Temple? Ja, wer spricht denn? Elsa Decker ist hier, Mr. Temple, aus Garmisch. Ah, guten Abend, Herr Decker. Sprechen Sie aus Garmisch? Nein, ich bin in London, Mr. Temple, und wohne im Coronet Hotel. Im Coronet in Bloomsbury? Ja, ich muss Sie dringend sprechen, Mr. Temple, ganz dringend. Ja, ja, selbstverständlich. Wann passt sie denn? Morgen früh? Nein, jetzt, heute Nacht noch, Mr. Temple, bitte, wenn es irgend möglich ist. Ich muss Ihnen furchtbar viel erzählen über diese ganze Geschichte. Ich möchte nicht, dass Sie... Ja, welche Geschichte? Ja, über Betty Conrad und den Mord an Gerda Hollmann. Vieles, was Sie noch gar nicht wissen. Und und auch über Elliot Franz. Ja, ist Mr. Franz nicht mit Ihnen in London? Nein, er ist nicht hier. Aha. Es ist sehr dringend, Mr. Temple. Bitte glauben Sie mir, wir haben keine Zeit zu verlieren. Na ja, gut, los. Können Sie hier in mein Hotel kommen? Zimmer 14 im ersten Stock. Fragen Sie nach Frau Decker. Also in einer halben Stunde bin ich da.